Nur ein Buchstabe trennt die Schwestern und im Prinzip trennt sie gerade auch vor allem ein Thema, aber das reicht schon völlig aus. CDU und CSU und das Thema, klar, die Flüchtlingspolitik. Aber wie bekommen die beiden im Allgemeinen und ihre Spitzen Merkel und Seehofer im Speziellen denn wieder das Union zurück, das Vereinte? Auf dem Kalender steht für heute so etwas wie ein routiniertes Treffen eigentlich der Unionsspitzen vor der Bundesratssitzung. Nichts Ungewöhnliches eigentlich. Aber angesichts der scheinbar aussichtslos zerstrittenen Lage schon immer wieder ein interessantes, muss man ja sagen. Dabei sein durfte von den Medien mal wieder keiner. Aber was man trotzdem weiß, weiß der Leiter unseres Hauptstadtstudios, Stefan Detjen. Hallo. Hallo. Gab es denn irgendein Zeichen der Gemeinsamkeit oder das Gegenteil, irgendetwas, was schon nach außen gedrungen ist? Von diesem Treffen nicht, da kann ich Ihnen möglicherweise in einer guten halben Stunde dann oder in einer Stunde mehr sagen, denn da ist zumindest Angela Merkel angekündigt als Teilnehmerin eines Empfangs bei den Kollegen von der ARD, im ARD-Hauptstadtstudio. Deshalb findet dieses Treffen im Augenblick auch nicht im Kanzleramt statt, sondern auf der anderen Straßenseite in den Fraktionsräumen der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, damit man da einfach auf die Straße gehen kann. Und das könnte dann natürlich schon so ein Signal sein, ob Merkel da allein kommt oder dann vielleicht auch noch untergehakt mit Horst Seehofer an der Seite. Nun, das wäre auf jeden Fall interessant, untergehakt. Für die Kollegen vom Fernsehen gäbe es dann schöne Bilder heute Abend. Anstelle des Untergehakten haben wir in der letzten Zeit ja eigentlich erlebt, welche große Rolle die Rhetorik in dieser ganzen Geschichte gespielt hat. Aber nochmal zur Erinnerung, inhaltlich, was spaltet die da eigentlich im Wesentlichen, warum sie so intensiv zusammensitzen müssen? Also bei diesem Treffen heute geht es ja um Fragen, die gar nicht so kontrovers sind. Da will man, Sie haben das eben gesagt, sich auf die Bundesratssitzung morgen vorbereiten. Da wird zum Beispiel ein Thema auch auf der Agenda stehen heute Abend, von dem Angela Merkel sich seit längerem erhofft, dass sie Horst Seehofer damit etwas besänftigen kann, nämlich den Bund-Länder-Finanzausgleich. Bei der Union, bei der CDU hofft man, dass es Seehofer in dieser Diskussion besonders intensiv darum geht, dafür Bayern möglichst viel rauszuschlagen, damit einem guten Ergebnis nach Hause zu kommen. Da kann man ihn vielleicht mit Geldleistungen etwas ruhig stellen. Und wenn Sie dann fragen, was ist eigentlich wirklich der Kern der Auseinandersetzung in der Flüchtlingspolitik? Ja, da ist das immer wieder dieses Thema Obergrenze. Das ist zu einem Symbolstreit geworden. Aber wenn man da mit Unionsleuten spricht, auch mit Spitzenvertretern der Parteien, dann wird da doch auch schon immer wieder darauf hingewiesen, dass das inzwischen zu einer sehr persönlichen Angelegenheit zwischen Angela Merkel und Horst Seehofer geworden ist, zu einer hochemotionalen Angelegenheit. Und von daher wartet jetzt natürlich alles auch darauf, ob diese ja auch sehr emotionale Reaktion von Angela Merkel nach der Berliner Landeswahl am Montag, wo sie über Gefühle gesprochen hat, darüber nicht im vergangenen Jahr, wie sie sagte, vor vielen, vielen Jahren seien viele Fehler gemacht worden, eine sehr demütige Rede. Und dann hat sie diesen hochumstrittenen Satz, wir schaffen das, ja faktisch vom Tisch genommen, hat gesagt, er sei in der Diskussion zu einer Lehrformel geworden, also lauter Gesten in Richtung CSU. Und das ist natürlich das, worauf wir, aber auch in der Partei jetzt viele warten, trägt das jetzt zu einer persönlichen Entspannung zwischen diesen beiden bei. Oder eben genau dem Gegenteil. Also letztendlich geht es gar nicht mehr um die Obergrenze, sondern doch eigentlich um die Frage, machen wir gemeinsam weiter oder eben nicht? Ja, das ist natürlich die Frage, die dann politisch im Raum steht letztlich. Wie geht man im nächsten Jahr gemeinsam in die Bundestagswahl, in den Wahlkampf? Natürlich warten wir alle noch drauf, wird Angela Merkel überhaupt noch mal antreten? Da kann man auch diesen Auftritt von ihr am Montag in ganz unterschiedliche Richtungen interpretieren, sozusagen als Versuch, jetzt den Bahn für eine weitere, eine vierte Kanzlerkandidatur zu ebnen. Man kann den aber auch so lesen und so verstehen, dass sie da vieles gesagt hat, was an der Oberfläche beruhigt, zugleich aber im Kern der CSU eigentlich wenig gegeben hat. Denn wenn man diese Rede vom Montag genau gehört hat, dann ist doch sehr klar geworden, dass sie in den Fragen, die zu dem Zerwürfnis geführt haben, nämlich ihre Entscheidungen vom Sommer, insbesondere vom 4., 5. September letzten Jahres mit Blick auf die aus Ungarn kommenden Flüchtlinge, dass sie da nach wie vor, wie sie gesagt hat, zutiefst das Gefühl hat, auf der richtigen Seite gewesen zu sein. Stefan Detjen aus unserem Hauptstadtstudio, vielen Dank. Und ja, Sie haben es gehört, vielleicht treten Sie untergehakt auf die Bühne, aber von Ketten der Liebe, Chains of Love, würden Sie vermutlich nicht sprechen. Dafür singen The Arcs davon. We'll be right back.